leben in einer einzigartigen Zeit, mit noch nie dagewesenen Veränderungen auf allen Ebenen des menschlichen Seins, technisch, sozial, politisch und wirtschaftlich, und das weltweit. Es sind die Geburtswehen einer neuen Welt. Bevor die entstehen kann, muss sich die alte Welt auflösen. Aber innerhalb dieser sich auflösenden alten Welt und der entstehenden neuen Welt schafft sich jeder seine Welt selbst. Das aber ist abhängig von ihrem Bewusstsein, als wer sie leben, mit was sie sich identifizieren, mit ihrer Persönlichkeit oder mit ihrem wahren Sein. Sie beherrschen sicher ihre Therapie, ihr Handwerk. Aber nun geht es darum, das Werkzeug Mensch zu optimieren. Denn ihr So-Sein zieht ständig entsprechende Ereignisse in ihr Leben. Wenn sie stimmen, dann stimmt auch ihr Leben, ihr Behandlungserfolg, ihre Welt. Es ist nicht so wichtig, was geschieht, sondern wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Und das entscheidet jeder in jedem Augenblick neu. Das ist die große Chance dieser Zeit. Ihre Chance zum Besseren. Wir alle haben eine innere Schatzkammer an Talenten, Fähigkeiten und Kräften, ein geistiges Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt und gefördert zu werden. Es ist unser innewohnendes Genie. Dadurch erkennen Sie, jede Frage enthält bereits die vollkommene Antwort. Jedes Problem, jede Aufgabe, jede Situation enthält bereits die vollkommene Lösung als innewohnendes Ideal. Sie brauchen also die Antwort nicht suchen, die Lösung nicht schaffen, sondern nur zu erkennen und zu verwirklichen. Auch Ihr Leben enthält dieses innewohnende Ideal, so wie Sie von der Schöpfung gemeint sind. Sie brauchen also nur, diesem inneren Ideal zu folgen und es möglichst vollkommen zum Ausdruck zu bringen, als Ihr Leben. Auch jede Beziehung, Ihr Beruf, Ihr Erfolg, Ihr natürlicher Wohlstand hat dieses innewohnende Ideal, das nur darauf wartet, erkannt und verwirklicht zu werden. Alles im Leben enthält dieses vollkommene Drehbuch, dem Sie nur zu folgen brauchen. Tun Sie das, sind Sie im Einklang mit Ihrer inneren Wirklichkeit und fühlen sich wohl. Tun Sie das nicht, weil Sie es vielleicht gar nicht wissen oder erkennen, spüren Sie das als Disharmonie. Dauert diese Disharmonie an, muss sie sich als Problem, als Symptom oder Krankheit zeigen. Sie haben für alles dieses innere Ideal, für Gesundheit ebenso wie für Glück und Erfüllung, für Weisheit und Erleuchtung. Sie können diesem inneren Ideal vertrauensvoll folgen. Bevor Sie also etwas Erwünschtes verursachen, machen Sie sich das innere Ideal bewusst. Wenn Sie ihm folgen, wissen Sie, dass Ihr Leben wirklich stimmt. Folgen Sie dem nicht, erleben Sie die entsprechenden Konsequenzen und verursachen damit Nachhilfeunterricht des Lebens. Die Lösung ist immer machbar. Geht nicht, gibt's nicht. Jedes Problem, jede Situation ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Jede Aufgabe enthält immer eine Gabe. Oft besteht die darin, etwas Falsches oder Überholtes aufzugeben, damit die natürliche Harmonie wiederhergestellt wird. Das Leben erwartet die Lösung immer jetzt, dann, wenn sich die Frage oder Aufgabe stellt. Ein Leben in der Leichtigkeit des Seins beginnt, in der Gewissheit, dass es keine Frage ohne enthaltene Antwort, keine Aufgabe ohne die enthaltene Lösung gibt. Der Therapeut der Zukunft ist selbst heil geworden. Denn nur ein Heiler kann heilen. Er hat sein innewohnendes Genie geweckt, versteht die Sprache des Lebens und die Botschaft des Körpers und erkennt die Wirklichkeit hinter dem Schein und weiß, was zu tun ist. Er optimiert ständig das Werkzeug Mensch, beherrscht sein Zauberinstrument Stimme und nutzt die Macht der Worte, sodass er den anderen tief innen berührt und mit jedem Wort seine Seele streichelt. Er hat seine geistige Geburt vollendet und ist bei sich selbst angekommen. Sein Heilsein ist sein bestes Medikament, und so wird er jedem zum Segen, der das Glück hat, ihm zu begegnen. Machen Sie sich einmal bewusst, wenn jemand an Sie denkt, ganz gleich ob negativ oder positiv, schafft er damit eine entsprechende Energie, die sich mit Ihrem Energiefeld verbindet. Jeder Gedanke verbindet sich auch mit einem entsprechenden Gefühl, das diese Energie weiter verstärkt. Ein positiver Gedanke, verbunden mit einem positiven Gefühl, stärkt Ihr Energiefeld, und Sie spüren das als ein Wohlgefühl, das Sie erfüllt. Aber Sie erreichen auch negative Gedanken und Gefühle. Jemand hat sich über Sie geärgert oder ist neidisch, ist wütend auf Sie und sendet seine Aggressionen zu Ihnen. Es kann sogar sein, dass Sie jemand verflucht. Und dieser Fluch ist eine spürbare Belastung. Das kann sogar aus einem früheren Leben sein, denn nach dem Energieerhaltungsgesetz kann Energie nicht verloren gehen. Sie wissen nichts davon, aber es wirkt, bis diese Energie aufgelöst ist. Es ist daher unbedingt erforderlich, diese negativen Energien gründlich aufzulösen, weil sie sonst ständig ihre Gesundheit belasten, ihren Erfolg und Wohlstand be- oder gar verhindern. Viele Menschen haben das Gefühl, sich gegen etwas schützen zu müssen. Aber das erzeugt nur Widerstand, lässt aber diese Energien weiter negativ wirken. Besser ist es, Sie nutzen dieses Energiepotenzial, indem Sie es umwandeln in eine erwünschte Energie, zum Beispiel in Liebe. Dann wirken alle diese Energien plötzlich hilfreich und segensreich und fördern ihr ganzes Sein und Tun. Machen wir das gleich einmal praktisch. Lassen Sie einmal die folgenden Worte auf sich wirken und bejahen Sie sie innerlich, indem Sie sie vollziehend erleben. Jede Energie, die an mich, auf mich oder gegen mich gerichtet ist, wandelt sich automatisch um in Liebe, die mich stärkt und erhebt. Das gilt auch für jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Absicht, aber auch für jede Aggression, jeden Ärger und jede Verwünschung. Jede Energie, die mich erreicht, wird so zum Segen für mich und erhebt mein Sein und erweitert mein Bewusstsein. So trägt jeder dazu bei, mich immer mehr an mein wahres Sein zu erinnern und meine individuelle Evolution zu fördern, was ich dankbar annehme. Ich mache mir bewusst, Bewusstsein ist das, was ich wirklich bin. Bevor ich zu Bewusstsein gekommen bin, lebe ich in der Illusion des Ich, der Identifikation mit meinem Körper, meinem Verstand und meiner Persönlichkeit. Es geht darum, aufzuwachen aus dem Traum, wach zu sein. Denn solange ich glaube, wach zu sein, werde ich mich nicht bemühen, aufzuwachen. Meine alterlose, vollkommen gesunde, ewige Existenz zu fühlen. Bewusst einzutreten in die natürliche Vollkommenheit meines wahren Wesens, bei allem, was ich gerade tue, und ständig stimmig zu leben. Als liebevolle Präsenz des Seins schaue ich mir beim Leben zu. Erlebe, ich bin der, der sieht und weiß, der, der ist, immer war und immer sein wird. Ich bin und lebe bewusst als Beobachter. Ich beobachte den Beobachter und den, der den Beobachter beobachtet. Erlebe bewusst, ich bin reine Existenz. Durch mein geöffnetes Scheitelchakra schaue ich in die Unendlichkeit des Universums. Erkenne, ich bin grenzenlos, unendlich, ewig. Ich brauche nichts tun, um in diesen Bewusstseinszustand einzutreten oder um mein Bewusstsein zu erhöhen. Ich kann weder dorthin, noch kann ich heraus, weil es das Einzige ist, was ist. Wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich bin? Die Wirklichkeit meines wahren Wesens kann ich weder erhöhen noch verlieren, kann weder austreten, sie verpassen, ich kann sie nur vergessen. Und was ich vergessen habe, das kann ich jederzeit wieder erinnern. Zu Bewusstsein kommen heißt, mich wieder an meine natürliche Vollkommenheit zu erinnern. Und diese natürliche Vollkommenheit immer vollkommener zum Ausdruck zu bringen bei allem, was ich gerade tue. Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen. Es ist der Mensch. Alles andere, Körper, Verstand, Ego, Persönlichkeit, sind nur meine Erfahrungsinstrumente. Bewusstsein ist das Einzige, zu dem ich sagen kann. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein, reine Existenz. Ich bin Bewusstsein. Als ich bin, nehme ich jetzt meinen Körper ganz bewusst in Besitz. Die Vollkommenheit des Ich Bin erfüllt jede Zelle meines Körpers. Das vollkommene Heilsein des Ich Bin erfüllt meinen ganzen Körper, mein ganzes Sein und löst alles Unheile auf. Ich spüre, wie ich immer heiler werde. Spüre, wie Heilung ständig geschieht. Ich lasse ganz bewusst Heilung ständig geschehen. Ich kann ganz einfach zu Bewusstsein kommen, indem ich in die Wahrnehmung gehe. Sobald ich wahrnehme, kann ich nicht denken und bin im Jetzt. Denn wahrnehmen kann ich nur im Jetzt. Sobald ich aber im Jetzt bin, bin ich bei Bewusstsein. Ich genieße die scheinbare Vielfalt der Welt, aber ich bin mir dabei ständig meiner wahren Identität bewusst. Erkenne alles als das eine, das ich bin. Als Bewusstsein werde ich ständig von der Weisheit des Augenblicks geführt und schaue mir beim Leben zu und erlebe, das ist mein natürlicher Zustand. Ich bin reine Existenz, liebevolle Präsenz des Seins. Ich bin. Machen Sie sich einmal die Macht der Worte bewusst. Worte können das Leben eines Menschen verändern, verwandeln, ja, verzaubern. Worte können unüberwindbare Gräben schaffen oder Brücken bauen. Sie können beleidigen, kränken, verletzen, aber auch erheben, heilen oder erleuchten. Manchmal kann ein einziges Wort das ganze Leben verändern, wie das Ja am Standesamt. Und in der Bibel heißt es, Herr, sprich nur ein Wort und ich bin gesund. Entscheidend ist die begleitende Energie. Sie kann streicheln oder einen erstarren lassen. Wichtig ist die Identität des Sprechers. Sie können als Ich sprechen oder aus dem Bewusstsein Ihres wahren Seins, aus der Vollmacht des Ich Bin. Wichtig ist, wen sprechen Sie an, wenn Sie mit dem anderen sprechen? Die Person, den Verstand, das Gefühl oder ihn selbst? Es antwortet immer der, den Sie ansprechen. Jedes Ihrer Worte sollte ein Geschenk sein. Verwenden Sie Worte nur zum Helfen, Heilen, Danken oder Segnen. Jedes Ihrer Worte sollte das Leben, die Welt verbessern und segensreich wirken. Sagen Sie nur noch solche Worte und Sie erleben ein Wunder. Jedes Ihrer Worte kehrt zu Ihnen zurück, als Ereignis, als Situation, als Schicksal. Mit jedem Wort verändern sie ihre Zukunft, ihr Leben. Und natürlich können negative Worte nur negative Wirkungen haben. Ebenso wie positive Worte eine positive Wirkung haben. Lernen Sie, den anderen wirklich zu erreichen mit dem, was Sie sagen, sodass Ihre Worte ihn wirklich berühren. Noch besser, lernen Sie, subkutan zu sprechen, sodass ihm jedes Wort unter die Haut geht. Sie können wahrnehmend oder erfolgsverwirklichend sprechen und ständig beobachten, was Sie mit Ihren Worten bewirken. Üben Sie das einmal vor dem Spiegel. Sprechen Sie so wie immer und beobachten Sie, was die Worte mit Ihnen machen. Nun sagen Sie die Worte einmal so, dass Sie sie innerlich wirklich berühren. Verändern Sie die Wortqualität so, dass Sie sie verändern, sodass Sie Ihre Seele streicheln. Sprechen Sie aus der Energie der Gewissheit der Erfüllung. Sprechen Sie behutsam und wirklich liebevoll. Sprechen Sie so, dass man Sie nie mehr vergisst. Jeder hat die natürliche Fähigkeit, das Wort zu sprechen. Das Wort wird allmächtig, wenn Sie es als der sprechen, der Sie wirklich sind, als Ich Bin. Indem Sie so das Wort sprechen, können Sie alles heilen. Einen anderen, eine Beziehung, eine Situation, jeden Aspekt des Lebens, auf jede Entfernung. Sie müssen den anderen dabei weder sehen noch kennen. Es ist Heilung durch den Geist des Ich Bin. Vollenden Sie die Heilung durch Danken, denn Danken verwirklicht das, wofür Sie ehrlichen Herzens danken. Leben Sie bewusst in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen Energiekörper, der weder älter wird noch sterben kann. Er ist. Während unser äußerer Körper mit den Jahren sichtbar altert, verändert die Zeit unseren eigentlichen inneren Körper überhaupt nicht. Ob Sie 20 sind oder 80, Ihr Energiekörper bleibt immer gleich jung. Wenn Sie ganz bewusst Ihren inneren Körper bewohnen, wird der äußere Körper deutlich langsamer altern und Ihre Bewegungen und Ihre Ausstrahlung macht dieses wahre Jungsein sichtbar. Sie können Ihre Aufmerksamkeit bewusst abziehen von Ihrem chronologischen Alter und gerichtet halten auf Ihren ewig jungen Energiekörper. Machen Sie sich einmal bewusst, dass Ihr eigentlicher Körper, Ihr Energiekörper in Ihrem physischen Körper steckt, aber viel größer ist. Befreien Sie Ihren Energiekörper, indem Sie Ihr Scheitelchakra öffnen und Ihrem Energiekörper gestatten, seine natürliche Größe zu entfalten. Leben Sie ständig, bewusst in Ihrer natürlichen Größe. Fühlen Sie bewusst die Alterlosigkeit Ihres wahren Körpers und leben Sie von nun an ganz bewusst alterlos. Je mehr Sie sich mit ihrem wahren Körper identifizieren und als dieser vollkommene Körper leben, desto gesünder und jünger ist ihr physischer Körper. Ihr wahrer Körper ist der Träger des Lebens und zeitlos. Je mehr sie bewusst in der natürlichen Zeitlosigkeit leben, desto weniger Zeit kann sich in ihrem physischen Körper sammeln. Und so wird er deutlich langsamer altern. Erfüllen Sie bewusst jede Zelle Ihres physischen Körpers mit der Vollkommenheit, dem Heilsein und der Zeitlosigkeit Ihres wahren Körpers. Ihr gerichtetes Bewusstsein aktiviert die schöpferische Urkraft. Indem Sie Ihr Bewusstsein auf Ihren ewig jungen, immer vollkommen gesunden, wahren Körper gerichtet halten, beginnt der physische Körper das wieder zu spiegeln als Heilung und Gesundheit. Sie können gleich hier 20 Jahre jünger werden. Der Weg ist einfach und alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie immer bei sich. Machen wir das doch gleich einmal praktisch. Richten Sie Ihr Bewusstsein auf Ihren inneren Körper, den, der immer jung bleibt und sich mit den Jahren nicht verändert. Halten Sie Ihr Bewusstsein darauf gerichtet und erleben Sie sich als dieser ewig junge Körper. Fühlen Sie ihn und identifizieren Sie sich damit. Fühlen Sie bewusst Ihre Alterlosigkeit. Alles, worauf Sie Ihr Bewusstsein gerichtet halten, verwirklicht das Leben. Das gilt für negative Gedanken, Ängste, Sorgen und Befürchtungen ebenso wie für Ihr inneres Jungsein, Vital und Gesundsein. Was immer Sie verwirklichen wollen, halten Sie Ihr Bewusstsein möglichst oft, am besten ständig darauf gerichtet und erleben Sie, wie das Leben im gleichen Augenblick beginnt, das zu verwirklichen, worauf Sie Ihr Bewusstsein gerichtet halten. Erleben Sie, wie beide Schritte, die Befreiung Ihres Energiekörpers und Ihre natürliche Alterlosigkeit auf Ihren physischen Körper wirken und ihn ständig heilen und verjüngen. Machen Sie sich einmal bewusst, dass Sie ständig universelle Lebenskraft einatmen. Plötzlich ist alles ganz einfach. Das ganze Leben wird zur Meditation und zur Wahrnehmung dessen, was ist. Es ist das Erwachen aus einem langen Traum, dem Traum, wach zu sein und ein Leben in der Wirklichkeit. Machen Sie sich bewusst, der Therapeut der Zukunft, das sind Sie bereits. Sie brauchen sich nur wieder daran zu erinnern und zu leben als der vollkommene Meister, der Sie sind. Das ist nur einen Schritt entfernt und Sie sind bei sich selbst in Ihrer eigenen natürlichen Vollkommenheit angekommen, nur um zu erkennen, dass Sie nie weg waren. Sie hatten es nur vergessen. Und was man vergessen hat, das kann man jederzeit wieder erinnern. Sie brauchen dazu keinen Meister, müssen nirgendwo hin. Es ist jederzeit hier und jetzt möglich. Es ist Ihre Entscheidung. Sind Sie bereit, hervorzutreten und zu sein? Von einem Augenblick zum anderen sind sie plötzlich zu Hause angekommen. Machen sie sich auch wieder die vergessene Kunst des Segnens bewusst. Segnen ist ein hilfreicher Weg zur bewussten Gestaltung ihres Lebens und die natürliche Fähigkeit eines jeden Menschen. Alles, was sie ehrlichen Herzens segnen, ist im gleichen Augenblick gesegnet und muss auch ihnen zum Segen werden. Sie können eine Sache segnen, einen Menschen, eine Beziehung oder eine Situation. Was zählt, ist die Ehrlichkeit des Herzens. Der Segen verändert die energetische Frequenz des Gesegneten, sodass er ganz andere, segensreiche Umstände in sein Leben zieht, nach dem Gesetz der Resonanz. Indem sie die Zukunft segnen, beginnt sie im gleichen Augenblick, sich segensreich zu verändern. Das gilt auch für sie selbst. Indem sie sich selbst segnen, verändern sie sich im gleichen Augenblick energetisch mit den entsprechenden Folgen. Sie können ihr Haus segnen, ihre Tätigkeit, sie können alles segnen, was ihr Leben ausmacht. Und alles so Gesegnete beginnt im gleichen Augenblick, sich segensreich zu verändern. Sie können so jedem zum Segen werden, der das Glück hat, ihnen zu begegnen. Segnen Sie täglich alle Ihre Lebensumstände, aber auch Ihren Körper, Ihre Gesundheit, Ihren Beruf, Ihren Erfolg, Ihren wachsenden Wohlstand. Essen und trinken Sie nur noch Gesegnetes. Segnen Sie jeden Atemzug und Ihr liebevolles und segensreiches Leben in einem gesegneten, vollkommen gesunden und vitalen Körper. Erleben Sie einmal, was geschieht, wenn Sie den Tag segnend beginnen. Von einem Augenblick zum anderen verwandelt, ja, verzaubert sich Ihr Leben. Schwierigkeiten und Probleme lösen sich auf oder hören auf, ein Problem zu sein. Vor allem eine Beziehung kann sich durch regelmäßiges Segnen wie durch einen Zauber in ihr Ideal verwandeln. Und wenn Sie noch nicht den idealen Partner gefunden haben, weil Sie vielleicht selbst noch kein idealer Partner sind, dann segnen Sie den richtigen Partner herbei, indem Sie sich durch das Segnen selbst segensreich verändern und damit bereit werden für das Wunder der idealen Partnerschaft. Bevor Sie durch Ihren Segen die höchste Kraft des Universums, die Liebe, in Erscheinung treten lassen, sollten Sie in die Vollmacht gehen. Das heißt, sich daran erinnern, wer Sie wirklich sind und als ein ungetrennter, bewusster Teil des einen Seins segnen. Natürlich kann auch ein Ich segnen, aber es verändert das Gesegnete nur entsprechend seiner eigenen Frequenz. Während Sie segnen, sollten Sie den Segen glaubend vollziehen, spüren, dass es geschehen ist. Und das geschieht am besten durch Danken. indem sie für die erfolgte Wirkung des Segens danken, nehmen sie das Ergebnis bereits geistig in Besitz, erleben, wie der Segen wirkt und sich vollendet manifestiert. Segnen heißt also, mein Bewusstsein segensreich auf das zu Segnende zu richten und gerichtet zu halten, bis der Segen sich erfüllt hat. Segensreich zu leben heißt, jedem zum Segen zu werden, der das Glück hat, ihnen zu begegnen. Segensreich leben heißt aber auch, alles, was ich tue, als ich selbst zu tun und bei allem selbstbewusst zu sein. Segensreich zu leben heißt auch, alles, was ich tue, zu einem segensreichen Abschluss zu bringen. Alles, was Sie so segnen, beginnt im gleichen Augenblick, sich segensreich zu verändern. Sie erwachen gerade, aus dem Traum wach zu sein und erinnern sich an Ihre wahre Größe. Ihr Körper, Ihr Bewusstsein, Ihr ganzes Leben ist ein vollkommener Ausdruck der Vollkommenheit des Seins. Sie sind liebevolle Präsenz des Seins. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, ab heute täglich einen entscheidenden Schritt zu Ihrem wahren Leben zu tun. Machen Sie daraus einen lebenslangen Prozess, ein nie endendes Abenteuer, das Abenteuer des Lebens. Das heißt, immer mehr zu werden, der Sie wirklich sind. Sie lassen alles los, was nicht mehr stimmt. Und wenn Sie alles Unvollkommene losgelassen haben, sind Sie vollkommen. Treten Sie einfacher vor und leben Sie angekommen. Irgendwann schauen Sie in den Spiegel in der Erwartung, Ihr vertrautes Ich zu sehen und schauen plötzlich sich selbst in die Augen. Da ist keine Persönlichkeit, keine Eigenschaft, nur reines Sein. Und wenn Sie so am Ziel sind, erkennen Sie, das ist erst der Anfang. Sie nehmen sich so, wie Sie sind, und können auch jeden anderen in seinem So-Sein annehmen. Sie wollen weder haben noch etwas erreichen und leben bewusst im ewigen Jetzt. Sie können alles ertragen und sich mit jedem vertragen und leben in der allumfassenden Liebe. Sie sind nicht mehr von dieser Welt, sondern nur noch in dieser Welt. Sie brauchen keinen Weg mehr, sie sind selbst zum Weg geworden und in jedem Augenblick am Ziel. Sie haben aufgehört zu werden und angefangen zu sein, ein Liebender zu sein. Wahre Liebe ist nicht die Beziehung zu einem Gegenüber, sondern wahre Liebe ist ein Bewusstseinszustand. Eine Liebe, die nichts mehr bevorzugt und nichts ausschließt. Es ist das Erkennen des Einen in allem. Ihr ganzes Leben ist ein vollkommener Ausdruck der Vollkommenheit des Seins. Und das Leben bekommt eine ganz neue Qualität, eine andere Dimension, so wie es von der Schöpfung gemeint ist. Und sie fragen sich verblüfft, warum sie sich die Wirklichkeit so lange vorenthalten haben. Es ist ein Leben als Meister. Leben als Meister heißt, zu leben als ich bin und selbst zum Weg zu werden. Jede Suche zu beenden und angekommen zu leben. Aufzuhören zu tun und anzufangen zu sein. Leben in der Faszination des Alltäglichen. Alterlos, zeitlos. Der wahre Meister zeigt sich im Alltag, im meisterlichen Umgang mit Zeit, Geld, Besitz, mit dem Leben. Wohlwollend gegenüber jedem und allem. Dabei ist unwesentlich, was sie tun, sondern als wer sie das tun. Das Erwachen zur eigenen Größe wird Teil des kollektiven Bewusstseins und verändert so die Welt und ermöglicht es auch anderen, in diese Erfahrung einzutreten. Ich Bin ist überall, und der einzige Weg, es nicht zu finden, ist, es zu suchen. Der Vollkommene, der Weise, Erwachte, ihr wahres Wesen, wartet nur darauf, dass sie sich erkennen und hervortreten als der, der sie wirklich sind, und eintreten in ihre natürliche Vollkommenheit und leben als Little Buddha im Alltag. Als dieser Meister, der sie sind, gehen sie von nun an durch ihr Leben. Als Meister erfüllen sie ihre Aufgabe und jeden einzelnen Augenblick. Damit haben sie die Geburt zu sich selbst vollendet, und es beginnt das eigentliche Leben. Alles bis zu diesem Augenblick war nur Vorbereitung darauf. Wenn sie nicht sicher sind, ob sie es erreicht haben, können Sie sicher sein, dass Sie es noch nicht erreicht haben. Wenn Sie es erreicht haben, sind Sie ganz bewusst da, als liebevolle Präsenz des Seins, und lassen geschehen, was stimmt. Wenn Sie sich daran erinnern, ist es sinnlos, darüber zu sprechen. Und wenn Sie sich nicht daran erinnern, ist es auch sinnlos, darüber zu sprechen. Wenn Sie sich aber daran erinnern, sage ich nur, willkommen zu Hause. Erwarten Sie ein Wunder. Erwarten Sie einen wunderbaren Augenblick, einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Leben. Sie können auch ein bestimmtes Wunder erwarten. Damit machen Sie sich resonanzfähig für genau das. Ich überlasse lieber dem Leben die Auswahl der Wunder. Denn oft hat es ein größeres Wunder für mich, als ich mir vorgestellt habe. Ja, als ich mir wünschen konnte. Oft geschieht ein unerwartetes Wunder. Oder es geschieht in einem Augenblick, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Oder die Erwartung wird weit übertroffen. Bevor ein Wunder im Außen geschehen kann, muss es innen erlebt und geistig in Besitz genommen werden. Auch Wunder geschehen zuerst innen und treten dann außen in Erscheinung, als Ihre erlebte Realität. Machen Sie sich bewusst, Ihre Erwartung verursacht Wunder. danken Sie immer wieder für das wunderbare Geschenk zu leben. Ihre erlebte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie danken, denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Manchmal lässt das Wunder auf sich warten. Dann sind Sie vielleicht noch nicht bereit für das Wunder, das geschehen möchte, und sollten sich bereit machen, das Wunder zu empfangen. Wenn Sie bereit sind für das Wunder, machen Sie sich damit magnetisch und ziehen Wunder in Ihr Leben. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich bereit sind für Wunder. Erscheint es Ihnen ganz natürlich, dass Wunder in Ihrem Leben geschehen? Gehören Wunder zu Ihnen? Ist Ihr Leben ein Wunder? Wenn nicht, wundert es Sie dann, dass Sie noch auf Wunder warten? Wenn Wunder Teil Ihres So-Seins sind, können Sie Wunder gar nicht mehr vermeiden. Aber auch das ist Ihre bewusste Wahl. Wenn Sie also bereit sind, ich meine, wenn Sie wirklich bereit sind, dann treten Sie jetzt ein in ein neues, wunderbares Leben, in das Abenteuer, wirklich zu leben. Wirklich zu leben heißt, zu leben als Little Buddha im Alltag. Der vollkommene, weise, erleuchtete, Ihr wahres Wesen wartet nur darauf, dass Sie sich erkennen und hervortreten als der, der Sie wirklich sind. Sobald wir uns dem Höheren zuwenden, kann uns das Niedere nicht mehr erreichen, weil wir dafür nicht mehr resonanzfähig sind. Indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Höchste gerichtet halten, verändert sich Ihr Leben im gleichen Augenblick. Aktivieren Sie Ihr inneres Zentrum der Weisheit, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet halten und Sie erkennen die Antwort auf jede Frage, die Lösung für jede Aufgabe in sich. Alles, was wir erleben, ist Botschaft. Die Sprache des Lebens ist die wichtigste Fremdsprache, die wir beherrschen sollten. Ganz besonders die Botschaft des Körpers. Denn im Tagebuch des Körpers steht unsere Lebensgeschichte verzeichnet. Die Sprache des Lebens begleitet uns durch unser ganzes Leben und zeigt uns ständig, was jetzt stimmt. Durch Aufmerksamkeit schaffe ich mir eine erfüllende Beziehung. Ich lasse alle Vorstellungen und Erwartungen los und liebe den anderen einfach so, wie er ist, und lasse mich ganz auf ihn ein. Und ich liebe den anderen besonders dann, wenn er es scheinbar am wenigsten verdient, weil er es dann am dringendsten braucht. Ich weiß, Liebe besteht aus vielen kleinen Aufmerksamkeiten und manchmal einer großen Unaufmerksamkeit, wenn der andere etwas scheinbar Unverzeihliches getan hat. Ich liebe den anderen so unproblematisch wie einen Sonnenuntergang und gebe ihm das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, und werde so selbst immer mehr zu einem idealen Partner. Durch meine gerichtete Aufmerksamkeit komme ich zu Bewusstsein, schaue mir beim Leben zu als Beobachter und nehme wahr, was ist. Ich lebe als liebevolle Präsenz des Seins, als Botschafter der Vollkommenheit des einen Seins. Sobald ich einfach nur wahrnehme, was ist, bin ich im Jetzt und damit bei Bewusstsein. Damit habe ich keine Verwendung mehr für das Denken und mit dem Denken verschwindet das Ich, das es ohnehin nie gegeben hat, aber meinte, alles regeln zu müssen, ohne es zu können. Als Beobachter bin ich reines Sein, der ich wirklich bin, der war, bevor etwas war, und bin bei mir selbst angekommen. Durch meine äußere Aufmerksamkeit nehme ich wahr, was ist, und das beginnt mit dem Beobachten. Meine innere Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit meines wahren Seins, verändert die Realität. Die innere Aufmerksamkeit bewirkt, dass sich Dinge, Situationen und Menschen entsprechend ihrem wahren Sein verändern. Das ist kein Tun und geschieht vollkommen mühelos. Indem ich meine innere Aufmerksamkeit auf die natürliche, vollkommene Gesundheit meines wahren Körpers gerichtet halte, ziehe ich sie magnetisch an. Indem ich meine innere Aufmerksamkeit gerichtet halte auf meinen erfolgten Erfolg, auf die natürliche Fülle und meinen Wohlstand, verwirklicht das Leben die natürliche Fülle in meiner Realität. Indem ich meine innere Aufmerksamkeit gerichtet halte auf eine harmonische, erfüllende Beziehung, verwandelt sich meine Beziehung auf wunderbare Weise in ihr innewohnendes Ideal. Als ich bin, richte ich meine innere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf einen Aspekt meines Lebens, halte sie darauf gerichtet und erlebe, wie dieser Aspekt sich in sein innewohnendes Ideal verwandelt. So verwandle und verzaubere ich mein ganzes Leben und lebe als Little Buddha im Alltag. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf mein Meisterbewusstsein und erlebe mich als der Meister, der ich bin. Indem ich mich in mein zukünftiges Sein versetze, erhöht sich meine Schwingung, sodass ich sofort andere dementsprechende Ereignisse in mein Leben ziehe, die diesem weisen, zukünftigen Sein entsprechen. Ich spüre, wie mein ganzes Sein durchdrungen ist von meinem vollendeten Meisterbewusstsein. Erkenne so auch meine Meisterbestimmung, meine Aufgabe in der Welt und nehme ganz bewusst meinen Platz ein und erlebe, wie ich ihn ganz erfülle. Und wenn ich bereit bin, bleibe ich von nun an in diesem Meisterbewusstsein. Lebe so, wie ich von der Schöpfung gemeint bin. Erkenne in diesem Bewusstsein, was in jedem Augenblick zu tun ist, und tue das Rechte. Durch mein gerichtetes Bewusstsein entsteht auch der Mastermind. Und das eine Sein wirkt durch mich als ich. Es ist das Eintreten in die Vollmacht zur Allmacht. Das eine Sein beginnt im gleichen Augenblick zu wirken, in dem zwei oder mehr Menschen die Illusion des Ich aufheben und so eins werden. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder mehr Menschen in meinem Namen versammelt sind, werde ich mitten unter ihnen sein und nichts ist unmöglich. Sie erleben das Gleiche wie Jesus bei der Erweckung des Lazarus. Bevor er seine Absicht äußerte, dankte er für die erfolgte Erfüllung. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, wie du mich alle Zeit erhörst. Erst dann vollzog er die Erfüllung und sagte, Lazarus, komm heraus. Der Mastermind ist umso mächtiger, je mehr Menschen dabei eins werden und dankbar in der Energie der Erfüllung bleiben, bis die Schöpferkraft das Werk vollendet hat. Sobald sie das eine Sein nicht nur wissen, sondern fühlen, dass es ist, sind sie in der Vollmacht und alles ist möglich. Und es wirkt durch sie die Macht des einen. Damit treten sie ein in ein ganz anderes Spiel des Lebens. Sie schaffen sich eine ganz neue Zukunft, verändern ihr Schicksal entsprechend seinem innewohnenden Ideal und leben so, wie sie von der Schöpfung gemeint sind, als liebevolle Präsenz des Seins. Es ist die bewusste Rückkehr in ihre natürliche Vollkommenheit. Dazu gehört das bewusste Leben im ewigen Jetzt. Im Jetzt gibt es kein Ich, keine Sorgen. Sie leben alterlos und karmafrei. Durch das Tor der Gedankenstille treten sie ein in die Zeitlosigkeit ihres wahren Seins. Ihr wahres Leben hat gerade begonnen und sie spielen bewusst das Spiel des Lebens als das eine Sein, als vollkommenes, ewiges Sein. Der Therapeut der Zukunft in ihnen ist erwacht und damit beginnt ihr wahres Leben. In diesem Augenblick.